Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir über das schreckliche und anstrengende Trotzverhalten unserer Kinder reden. Nun, vielleicht habt ihr gar nicht mehr Kinder, die in der Trotzphase sich befinden, aber wahrscheinlich kennt ihr es nur zu gut. Vielleicht im Supermarkt, auf der Straße oder begegnet ihr Eltern mit Kindern, die plötzlich anfangen zu schreien und zu schlagen und zu diskutieren und gar nicht mehr aufhören. Und im davorigen Moment waren sie noch die süßesten kleinen Engelchen, die man sich sonst wie vorstellen kann. Na, was passiert da? Zunächst ist es so, dass es wie eine erste Autonomiephase ist. So muss man sich das vorstellen. Die Kinder versuchen, sich das erste Mal ein wenig von den Eltern zu trennen, ihr eigenen Willen durchzusetzen und Autonomie zu erlangen. Doch das Problem ist, sie haben keine Ahnung wie. Sie haben ihre Gefühle, ihre Emotionen, ihren Körper, nichts unter Kontrolle. Und das merken wir auch. Also, wie können wir jetzt damit umgehen, ohne dass wir selber einen absoluten Wutausbruch bekommen, die Kinder schütteln, schlagen oder sonst irgendwie was? Das wollen wir jetzt mal ganz schnell wieder vergessen und uns dem widmen, was wir als perfekte, wunderbare Supereltern machen sollten. Das heißt, wenn wir uns in einem Haus befinden oder Wohnung, in einem geschlossenen Raum, gehen wir erstmal woanders hin. Wir entfernen uns von dem Kind und lassen es einfach mal so richtig schreien. Wir könnten ihm auch einen Ball geben. Lieber einen Softball, mit dem es dann einfach durch die Gegend schmeißen kann, bis es sich abreagiert hat. Danach gehen wir wieder zu ihm und versuchen mit ihm ganz in Ruhe und mit Liebe zu reden, erklären ihm die Situation und sogar, wenn das Kind erst ein Jahr alt ist, eineinhalb, zwei, zweieinhalb Jahre, wird das Kind verstehen, was hier gerade passiert ist, wird verstehen, was es tun soll, beziehungsweise was es lassen soll, warum sie so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben, warum sie nicht auf das Kind zugegangen sind und dem Willen nachgegangen sind vom Kind. So zum Beispiel, wenn das Kind Schokolade unbedingt essen will und jetzt nicht mehr das Mittagessen aufessen möchte. Versucht mit Ruhe zu reden und dem Kind zu erklären, warum ihr so gehandelt habt. Manchmal hilft es auch, wenn ihr das Kind in ihrem Schreianfall einfach in den Arm nehmt und es versucht, so zu beruhigen. Bitte versucht aber nicht, auf das Kind einzureden während dem Wutanfall. Denn in dieser Trotzphase versteht das Kind nichts mehr. Es ist in seiner Welt gefangen und es scheint, als wenn eine riesengroße Naturgewalt über euer Kind heruntergebrochen ist. Man könnte diese Trotzphase auch super gut vergleichen wie die erste Autonomiephase. Und ich will euch jetzt gar nichts irgendwelche erzählen von Märchen. Die zweite Autonomiephase, die Pubertät, kann noch viel, viel schlimmer werden. Aber auch dort wird es kleine Rezepte geben, wie ihr dort locker durchkommt. Naja, wir bleiben jetzt erstmal bei der ersten Autonomiephase. Und wie bereits gesagt, bringt es nichts, innerhalb dieses Wutanfalls mit eurem Kind zu reden. Lasst es ausschreien oder nehmt es in den Arm. Oder, was auch manchmal funktioniert, wenn das Kind gerne singt oder gerne malt, bringt etwas zum Malen, bringt etwas zum Singen, irgendwie das Lieblingsgesangsbuch und fängt an, das Kind ein bisschen abzulenken. Vielleicht wird es das Buch auf den Boden schmeißen. Naja, ihr habt es versucht, aber dann ganz entspannt wieder gehen. Mit dem Kind zu diskutieren, bringt ihr hier rein gar nichts. Denkt euch immer wieder, das Kind muss diese Phase erleben, das Kind muss hier durchgehen, es ist gut für die Erziehung, es ist gut für die Entwicklung und es ist wichtig. Alles andere wird auch wieder vorübergehen. Also, bleibt ihr in eurer Mitte, versucht nicht dagegen anzukämpfen und im nächsten Moment auf das Kind zuzugehen und mit eurem Kind darüber zu reden. Das Kind verstehen zu lassen, warum ihr so gehandelt habt, warum es jetzt nicht die Schokolade gibt oder warum es die Hand halten muss, wenn man über die Straße geht. Und vielleicht wird das Kind so nach und nach immer mehr verstehen, wo es Grenzen gibt und wo das Kind mehr Autonomie erlangen darf. Also, dies war nur ein paar kleine Ratschläge. Gerne werde ich euch mehr geben. Dafür könnt ihr mir gerne schreiben, einfach eine Mail. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit euch. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin.